Jetzt läuft das Club-Ding. Wirbel. Live, laut, lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, das ist wieder Clubbing-Zeit hier mit mir, mit dem Flo, mit ganz viel neuer Musik plus DJ-Set in der zweiten Stunde ab 22 Uhr. Diese Woche haben wir Jerome Noack zu Gast. In der ersten Stunde habe ich unter anderem ganz neue Tracks von EDX, The Black Madonna oder auch Calvin Harris mit dabei. Fangen wir erstmal mit dem Comeback von Robeck Room auf Pampa Records an. Sein Album kommt ja bald und die erste Single-Auskopplung ist Wank Toe Lip. Hört ihr jetzt hier beim Clubbing. von EDX am Freitag released und natürlich heute schon im Clubding. Das war Off the Grid. Kommen wir zu der neuen Single von Rubin, die ja auch zuletzt in Deutschland zwei Gigs gespielt hat. Between the Lines heißt das Teil und ist direkt mit einigen Remixes rausgekommen. Letzte Woche habe ich euch den Louis Vega Mix gespielt. Heute gibt es für euch den Remix der großen The Black Madonna. Ganz viel Spaß mit Between the Lines von Rubin im The Black Madonna Remix. Thank you. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Thank you. Sorry, hier von Todd Edwards im Earthling Dub beim Clubding. Jetzt gibt es einen Track, der eigentlich schon was älter ist, jetzt aber erst released wurde. Schon massig Support in ganz vielen DJ-Sets, zum Beispiel von Peter Tong bekommen. Kommt jetzt passend zur Festivalsaison an den Start. Und ich glaube, das Teil werden wir noch ganz, ganz, ganz oft diesen Sommer überhören. Got to be Loved heißt das Ding und kommt von Soul Reductions. Get on your dancing shoes. Ab geht's. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Records hier von Might. Das war seine super Diskotheker beim Clubding. Wir sind auch schon wieder fast am Ende der ersten Stunde, aber bevor Jerome Noack zum DJ-Set übergeht, gibt's für euch noch 3 Tracks am Stück. Wir fangen heute mit einem weiteren Remix von Calvin Harris, I'm Not Alone, im 2019er EP an. Er hat ja genau 10 Jahre nach Release einen kleinen Fresh-Up von seinem Track gemacht, inklusive Remixes, und heute gibt's den Remix von Thomas Schumacher, ein richtig geiles Brett. Danach noch was Neues auf Relief von PM und noch ein Remix von Ilios und Barrientos. Die Jungs haben Twisted von Mercer und ATFC geremixed und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Yeah. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. von Creonch hier beim Clubding. Alle Tracks zum Nachlesen gibt's natürlich wie immer auf unserding.de und dann einfach auf Clubding klicken. Wir haben noch einmal zwei Tickets für die Mayday, die ist ja jetzt bald, hier rumliegen. Und bevor ich sie mir selber schnappe, bin ich doch so sozial und gebe sie einfach mal an euch alle weiter. Also, wer Bock auf Mayday-Tickets hat, eine E-Mail an clubding@unserding.de und dann losen wir aus, wer die bekommt. Kommen wir jetzt zum heutigen DJ-Set von Jerome Noack. Der hat ja schon öfters hier als Gast beim Clubding residiert. Heute hat er ein neues Set mit uns mitgebracht mit Tracks von Purple Disco Machine oder auch Elderbrock. Damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Fun und die Mayday-Karten, wie gesagt, einfach eine E-Mail schreiben an clubding@unserding.de.

got a couple old friends. I swear I'm trying. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. And we can ride around again like before. Making my bar on lows. I got a couple old friends. Yeah. I feel good. Feel good. In the mix. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Up a little bit. Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light. Green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Green light. Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Snapchat filter. Insta.

Follow you, just say the word. work.